machst du denn? Räumst du? Nein. Warum packen? Ich möchte weg. Was heißt das? Wir haben doch gesprochen, gelegentlich, dass ich für einige Zeit weggehe. Es ist doch nicht mehr sehr schön hier. Das ist doch Unsinn. Soll ich denn bleiben? Wohin willst du denn? Nach Amsterdam, eben weg. Aber dort hast du doch niemanden. Nein. Warum willst du denn nicht hier bleiben? Meinetwegen musst du bestimmt nicht gehen. Nein. Du weißt, dass ich unverändert bin. Weißt du das, Judith? Ja. Und es ist nichts sonst, was dich weggehen macht? Das weißt du. Vielleicht ist das nicht so dumm. Du brauchst ein Ausschnaufen. Hier erstickt man. Ich hole dich. Wenn ich nur 2 Tage jenseits der Grenze bin, wird mir schon besser sein. Ja, das solltest du. Allzu lang geht das hier überhaupt nicht mehr. Von irgendwoher kommt der Umschwung. Das klingt alles wieder ab, wie eine Entzündung. Das ist wirklich ein Unglück. Sicher. Hast du Schöck getroffen? Ja, das heißt nur auf der Treppe. Ich glaube, er bedauert schon wieder, dass wir uns geschnitten haben. Er war direkt verlegen. Auf die Dauer können sie uns Intellektbestien doch nicht so ganz niederhalten. Mit völlig rückgratlosen Wracks können sie auch nicht Krieg führen. Die Leute sind nicht mal so ablehnend, wenn man ihnen fest gegenübertritt. Wann willst du denn fahren? 9:15 Uhr. Und wohin soll ich das Geld schicken? Vielleicht Hauptpostlager in Amsterdam? Ich werde mir eine Sondererlaubnis geben lassen. Zum Teufel, ich kann doch nicht meine Frau mit 10 Mark im Monat wegschicken. Schweinerei, das Ganze. Mir ist scheußlich zumute. Wenn du mich abholen kommst, das wird dir gut tun. Einmal eine Zeitung lesen, wo was drinsteht. Gertrud habe ich angerufen, sie wird nach dir sehen. Höchst überflüssig. Wegen der paar Wochen. Jetzt gib mir den Pelzmantel herüber. Willst du? Schließlich sind es ja nur ein paar Wochen.